Deutschlandfunk. Das Feature. Zwölf Uhr 15, hier ist Radio Liberdaci, der meistgehörte Sender. Ihr seid ein Granatenpublikum. Ich begrüße euch in Camusie. Hallo Camusie. Ich begrüße euch in allen Stadtteilen von Granja. Und besonders herzlich begrüße ich Martinopoli. Hallo auch nach Uruoca, hier im Regionalmagazin. Bei Sendung Mord. Die Jagd auf Radiomoderatoren in Brasilien. Feature von Grit Eckerichs. Gleiton Carvalho, Journalist und Radiosprecher, moderierte eine der meistgehörten Sendungen von Radio Liberdade, montags bis freitags von 12 bis 14 Uhr. Am 6. August 2015 wurde er dabei erschossen. Ich habe die drei Schüsse nur gehört. Und dann, überall auf dem Boden war Blut. Ricardo Caxias, Tontechniker, saß unter dem Mischpult, als die Schüsse fielen. Gleitson war ein Moderator, der die unterprivilegierten Schichten repräsentiert hat. Und wenn du so etwas machst, dann wirst du von den einen geliebt und von den anderen gehasst. Und das war der Fall bei Gleitson. Er wurde von vielen geliebt und von wenigen gehasst. Und das war der Grund für das, was sie mit ihm gemacht haben. Ferreira Santos, Verkäufer und Radiomoderator, traf 5 Minuten nach der Tat am Sender ein. Ich denke noch oft daran, was passiert ist und wie es anders hätte ausgehen können. Und manchmal fühle ich mich richtig schlecht. Zum Beispiel, wenn ich im Studio bin und nach vorne gehen muss, um jemanden reinzulassen. Das ist sehr schwer für mich. Die Studiosekretärin Vanessa Magalhães öffnete den Mördern die Tür. Der Tag begann wie ein normaler Tag. Es war Donnerstag, wenn ich mich nicht irre. Ich kam 10 Minuten zu spät. Aber Gleitson war auch noch nicht da. Ich habe dann das Tor aufgemacht, wie immer. Morgens war immer mehr los. Kunden kamen, Hörer. Da haben wir das Tor immer angelehnt gelassen. Gleitson kam gegen 20 nach 8 und ist ins Studio gerannt. Ich habe Kaffee aufgesetzt und habe mich an den Empfang gesetzt. Als ich den Kaffee dann ins Studio gebracht habe, hat Gleitson mich erst nicht gesehen. Er stand mit dem Rücken zur Tür und hat an der Playlist gebastelt. Er ist zusammengezuckt und meinte, du wirst mich wohl zu Tode erschrecken. Und ich? Meine Güte, bist du schreckhaft. Ich bin dann wieder nach vorne. Er hatte mich darum gebeten, das Tor zu schließen. Ich habe also das Tor zugemacht und saß am Empfang. War gerade mit dem Smartphone beschäftigt, als jemand klopfte. Das war ja normal, jemand klopft ans Tor. Und ich habe gerufen, ist offen. Sie sind ganz normal reingekommen. Erst der eine, dann der andere. Sie kamen zu mir an den Empfang, sagten, sie wollten Werbung platzieren und haben mir ein Blatt Papier hingelegt. Als ich danach greifen wollte, haben die beiden ihre Waffen rausgeholt. Der eine hat auf mich gezielt und gesagt, sei still oder ich schieße. Und ich so, was soll das? Warum? Ich habe nie daran gedacht, dass sowas passieren kann. Das hat sich ja niemand vorstellen können. Alle haben gesagt, eines Tages wird es passieren. Aber ich habe das nie geglaubt. Eles pegaram, perguntaram quem estava lá dentro. Sie haben gefragt, wer im Studio ist. Und ich habe gesagt, der Techniker Ricardo und Gleitson. Nur die beiden? Und ich? Ja, nur die beiden. Der kleinere von beiden hat durchs Studiofenster geguckt und zu mir gesagt, du hältst den Mund oder ich drück ab. Er ist dann reingegangen und der andere ist bei mir geblieben und hat mit der Waffe auf mich gezielt. Aí já cutucou o outro, pro outro sacar a arma e ficar apontando para mim. Eu e o Gleitson Carvalho. O que ele estava fazendo era só operando o programa dele. Ich war mit Gleitson Carvalho drinnen. Ich habe das Programm gefahren. Und ich habe fast nichts gesehen, weil der Typ mir mit der Waffe bedeutet hat, mich zu ducken. Ich habe nicht mal das Gesicht richtig gesehen. Ich war total aufgeregt. Ich habe nicht gesehen, wie er aussah. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich habe mich unter das Mischpult verkrochen und gebetet, dass er mich nicht tötet. Ich hätte auch ohnmächtig werden können. Ich hätte vor Angst sterben können, aber ich habe zu Gott gebetet. Der Mann ist also reingekommen und Gladson konnte gar nichts mehr sagen, so schnell hat er abgedrückt. Ich habe die Schüsse bloß gehört, 3 Schüsse. Und ich bin unterm Tisch hocken geblieben, habe gebetet, dass sie so schnell wie möglich abhauen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ich dachte, die knallen mich auch ab, weil ich war ja dabei. Der Mann kam dann sehr schnell aus dem Studio raus, hat auf mich gezielt und dann sind die beiden raus. Die haben das Tor hinter sich zugeschlagen und ich habe das Vorhängeschloss genommen, das Tor verriegelt und bin ins Studio gerannt. Da lag Gletson. Er hat ganz tief geatmet. Und ich bin aufs Klo gehetzt, habe meinen Mann angerufen und gesagt, Bruno, du musst mir helfen. Und er, was ist los, Schatz? Hier waren 2 Typen, die haben auf Gletson und Ricardo geschossen. Sie haben Gletson so etwa um 12:35 mittags erschossen. Ich bin um 20 vorgekommen, 5 Minuten, nachdem es passiert war. Gladson hatte großes Vertrauen zu mir. Und ich habe nicht nur als Moderator gearbeitet, sondern mich auch um die Abrechnung gekümmert. Mit Kunden, die Werbung im Sender gekauft haben. An diesem 6. August ging ich ins Studio, um die Einnahmen mit ihm abzurechnen. Als ich da ankomme, sehe ich, dass das Tor zu ist. Und ein junger Mann hämmert dagegen, der Mann unserer Kollegin. Währenddessen war ich dabei, mit der Frau vom Notruf zu reden. Die Ambulanz kam aber nie. Und ich habe mich in dem Moment auch nicht getraut, zum Tor zu gehen, weil ich Angst hatte, dass die Mörder zurückkommen. Wegen irgendwas, um sicherzugehen, dass alle tot sind oder so. Dann rief mein Mann, ich bin's doch, Bruno. Und als ich ihm aufmache, taucht Ricardo hinter mir auf. Und in dem Moment wird mir klar, dass es nur Gladson erwischt hat. Ich bin nicht ins Studio gegangen. Ich konnte einfach nicht. Ich bin am Empfang geblieben. Dann kam die Polizei, um zu sehen, was passiert war. Ich habe zugeguckt, wie mein Freund auf die Ladefläche eines Lieferwagens gelegt wurde, von den Polizisten. Nicht gerade würdevoll. Aber es war ja keine Zeit. Es musste schnell gehen. Er sollte ja gerettet werden. Ich sehe also, wie mein Freund von 6 Männern hochgehoben wird. Er war ein kräftiger Kerl, sehr schwer. Er wog über 100 Kilo. Und ich sehe, wie er ins Krankenhaus gebracht wird. Vocês homens, porque ele era cara forte. Era muito pesado, ele pesava mais de 100 quilos, para o hospital, deputado Murilo Aguiar. Até aí... Bis dahin hatte ich es noch gar nicht begriffen. Ich dachte, er lebt noch. Ich hatte gehofft. Eu tinha esperança que... Eu tinha esperança que ele ia voltar. Quando aconteceu, ele estava colocando uma notícia, um áudio no ar. Notícia de Brasília. Ele costumava botar as notícias de Brasília no ar, no áudio. Als es passierte, lief gerade ein Einspieler aus Brasília. O operador desligava o microfone. Der Techniker hatte das Mikro runtergefahren, man konnte nur den Beitrag hören. Und danach war Stille. E aí, quando não teve mais como ele voltar, a rádio estava fora do ar. Da war ja niemand mehr, der ans Mikro gehen konnte. Und es war wie jetzt. Ich konnte die Tränen nicht zurückhalten. Aber ich habe Ricardo gebeten, mich auf Sendung zu nehmen. Und ich hatte noch die Kraft, on air zu berichten, was passiert war. Das war, als ich noch Hoffnung hatte, dass er überlebt. Ich sagte, liebe Hörer von Radio Liberdade, es ist 10:50. Ich bitte euch, die Freunde von Gladson Carvalho, die Hörer von Gladson Carvalho, betet für ihn, denn er ist soeben hier im Studio Opfer eines Attentats geworden. Unbekannte sind in den Sender eingedrungen und haben 3-mal auf ihn geschossen. Und er braucht jetzt eure Gebete. e lhe deram 3 tiros. E nesse momento ele está precisando da oração de vocês. Acredito que foi mais ou menos por volta de meio-dia e meia. A gente estava aqui na cidade, quando eu tomei conhecimento de que haviam matado o radialista dentro da rádio. Wir waren in der Stadt, als ich erfuhr, dass jemand den Moderator getötet hatte. Ich bin sofort ins Krankenhaus gefahren und dort habe ich in der Tat festgestellt, dass der Mann gestorben war. Ein Schuss in die Stirn. Ein anderer Schuss hatte ihn am Arm und ein weiterer in die Brust und ins Herz getroffen. Ich fuhr dann zum Tatort, Radio Liberdade, und dort habe ich das Studio begutachtet. Es war voller Blut, die Stühle, alles. Der Mord geschah gegen Mittag. Schon am Abend desselben Tages nahm Herbert Chiponchi Silva, Polizeichef von Camusim, die ersten Verdächtigen fest. Die Sache wurde völlig falsch angepackt. Auch das ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Evânio Matos Filho, Staatsanwalt des Bezirks Camusim, ist mit der Arbeit der Polizei trotzdem unzufrieden. Denn wieder einmal haben Militärpolizei und Zivilpolizei nicht zusammengearbeitet. Wenn sie es getan hätten, wären die Attentäter nicht entkommen. Einer von ihnen ist bis heute flüchtig. 7 Monate nach dem Attentat. Der Chef der Zivilpolizei von Camusim kramt in einer Schublade. Hier ist er, der Untersuchungsbericht. Vor dem Schreibtisch lehnt eine Matratze an der Wand. Daneben sitzen 2 Frauen, trinken Kaffee und plaudern. Auf einem Stuhl neben Herbert Chiponchi Silva liegt Papier in Stapeln, darauf 2 Revolver. Camusim war immer eine Stadt mit Kalma. Camusim war immer eine ruhige Stadt. Aber Verbrechen gibt es in jedem Winkel, nicht? Also, hier mal ein Mord, dort mal ein Mord. Aber es ist sehr ruhig. Politische Verbrechen sind eine Seltenheit. Auftragsmord sowieso. Was heute im Wesentlichen hier passiert, ist das, was im ganzen Land passiert. Bandenkriege um Drogen und all die Verbrechen, die damit zusammenhängen. Radio Liberdade, das Spitzenradio. Jetzt das Regionalmagazin. Glaubwürdige Informationen, die wichtigsten Nachrichten des Tages. Regionalmagazin mit Gleison Carvalho. Hallo Freundinnen und Freunde, guten Tag. Hier beginnt ein weiteres Regionalmagazin. Es ist wunderbar, bei euch zu sein, hier im meistgehörten Radio, unserem Radio Liberdade 90,3. Vielen Dank fürs Einschalten. Am Mischpult hier bei mir Ricardo Caxias. Ich bin Gleison Carvalho. Bis 2 Uhr bin ich hier bei euch. Dank der Telefongesellschaft Oi sind wir heute ohne die 36126926 und ohne Facebook, denn leider braucht man für Facebook Internet. Und wir nutzen dafür die Schweinefirma Oi. Die kriegt es nicht hin, ein Kabel von einer Straße in die andere zu legen. Und wir sind darauf angewiesen, auf dieses Gangsterunternehmen, diese Oi. Denn was anderes gibt es in dieser Region ja nicht. Das ist ein Schwall von Inkompetenz. Und das Schlimmste, wenn du da anrufst, bis ein Mitarbeiter hier auftaucht, vergeht eine Ewigkeit. Das ist Verarschung. Entschuldigt die Wortwahl. 12:15 Uhr. Ich bin Gleison Carvalho. Dieses Telefon ist von Claro, was auch eine Schweinefirma ist. Aber zumindest klingelt's. Willst du was sagen, loben oder dich beschweren? Dann los, das ist die Nummer. In Cacimba, Parazinho, gibt es 5 Straßenlaternen, die nicht funktionieren. Vor 4 Jahren installiert, haben sie nie funktioniert. Meine Güte, unternehmt mal was, liebe Kollegen von der Straßenbeleuchtung. Der Tiefbrunnen in Brasinho. Vor 3 Jahren hat man begonnen zu bohren. Der Brunnen ist immer noch nicht fertig. Die Gemeinde bittet ihren Bürgermeister, endlich was zu tun, um Gottes Willen. Porque há 3 anos foi feito lá, começaram a cavar o poço e até hoje a obra não foi concluída. 3 anos para cavar um poço, pelo amor de Deus. Fala, meu Deus do céu. Os motivos são bastante óbvios, né? Das Mordmotiv liegt auf der Hand. Gleitson hat zu viel geredet. Er war zu kritisch. Quando foi mais ou menos umas... Gegen 21, 22 Uhr bekam ich einen Anruf von einer nicht identifizierten Person. Sie sagte, dass die Attentäter sich wahrscheinlich in Serrota aufhielten, in Senador Sá, einer Gemeinde etwa 80 Kilometer von Camusim entfernt. Wir waren mitten in den Ermittlungen. Es war schon spät. Und ich bin von einer neugierigen Sorte. Ich muss immer alles gleich checken. Und wir hatten ja die Information, also sage ich, wir fahren. Also schnell ein Team zusammengestellt. Ich als Polizeichef und 3 Inspektoren. Gegen 23 Uhr kamen wir in Serrota an. Ich sprach mit dem Mann, der das Haus vermietet hatte. Er erzählte mir, wie alles abgelaufen war. Die Sache schien plausibel. Ich ging zum Haus und verschaffte mir Zutritt. Und dann flüchteten die Typen, Hals über Kopf. Ich nahm den Weg über das Nachbarhaus, der stand offen. Da drinnen gab es aber ein Problem. Hinten war kein Ausgang, keine Tür. Das Haus war hermetisch verschlossen. Und ich, in diesem Gefühl von Ohnmacht, mir waren ja die Hände gebunden, ich konnte ja nicht einfach die Wand sprengen. Und als wir schließlich in der Maus ankamen, waren die Attentäter geflüchtet. Eitelkeit spielt eine große Rolle innerhalb der Polizei hier. Es herrscht Uneinigkeit. Oder besser gesagt, eigentlich arbeiten Zivil- und Militärpolizei gegeneinander. Nicht mal in den schwerwiegendsten Fällen ziehen sie an einem Strang. Aus diesem Bedürfnis heraus, immer besser auszusehen als die Konkurrenz, hat der Zivilpolizist einen Alleingang gemacht. Staatsanwalt Evânio Matos Filho ist für den Bezirk Camusim zuständig. Wenn er dorthin fährt, dann nie ohne seine Glock 380. In diesem Moment sitzt er unbewaffnet im Justizsaal in Fortaleza. Anstatt Unterstützung bei der Militärpolizei anzufordern, ist er allein gefahren mit 3 weiteren Zivilpolizisten. Zu viert, obwohl sie wussten, dass sich in dem Haus mindestens 2 gefährliche Bewaffnete befanden. Als sie ankommen, statt das Haus zu umstellen, klopfen sie an die Tür. Und als die Verdächtigen merken, dass es die Polizei ist, die da klopft, verschwinden sie natürlich. Wenn die Zivil- und Militärpolizei das Haus zusammen umstellt hätten, wäre das nicht passiert. Einer der beiden Attentäter ist heute noch auf freiem Fuß. Nur 2 Personen konnten an dem Abend festgenommen werden. Die Lebensgefährtin des einen Attentäters und der Cousin des anderen. Com o estudo da casa, nós aprendemos passagem, uma quantia de R$1.800. Wir haben 1.800 Reais, 2 Revolver, Munition und die Ausweispapiere verschiedener Personen sichergestellt. Als wir am Morgen des 7. August wieder in Camusim ankamen, nahmen wir die Personalien der 2 Festgenommenen auf. Und wir fanden heraus, dass Israel Marques Carneiro einer der Attentäter war. Er lebte in einem eheähnlichen Verhältnis mit Gisele Sousa do Nascimento, die wir festgenommen hatten. Und wir konnten den anderen Attentäter identifizieren, Thiago Lemos da Silva. Der lebte in einem eheähnlichen Verhältnis mit Regina Rocha Lopes. Das Erste, was die Festgenommenen sagten, war, dass Gleitson Carvalho sterben musste, weil er zu viel redete. Nur das. Sie haben nicht gesagt, worüber. Nur, dass er zu viel redet. Nach der Festnahme nahm die Untersuchung ihren natürlichen Verlauf. Wir haben schließlich Thiago Lemos da Silva festgenommen, einen der Attentäter, im Nachbarstaat Goiás. Was die Auftraggeber betrifft, im Laufe der Ermittlungen sind wir auf die Köpfe hinter dem Verbrechen gestoßen. Nämlich João Batista Pereira da Silva, genannt Batista Dentista, der noch auf freiem Fuß ist. Und Chico Dentista, der Bruder von Batista Dentista. Batista und Chico Dentista. Die Brüder sind keine Zahnärzte. Ihr Job ist, die Landbevölkerung mit Zahnprothesen zu versorgen. Außerdem sind die beiden mit dem Bürgermeister von Martinópoli verwandt, einer Gemeinde im Sendegebiet von Radio Liberdade. Francisco Pereira da Silva, der Chico Dentista. Francisco Pereira da Silva oder auch Chico Dentista, der Onkel des Bürgermeisters, der inhaftiert ist, war offenbar finanzieller Unterstützer des Attentats. Sein Bruder, Batista Dentista, dagegen hat kaum Ressourcen. Alle Beteiligten an dem Mord haben ausgesagt, dass Chico Dentista für das Bezahlen zuständig war und den Kauf der Waffen. Batista übernahm die Logistik und hat das abgelegene Haus für die Treffen angemietet. Wer nun dahinter steckt, wer die Idee hatte und die Sache ausgeheckt hat, das wissen wir noch nicht. Am 26. Oktober 2015 befragt Polizeichef Herbert Ponti Silva den Beschuldigten Thiago, einen der Auftragsmörder. Sein mutmaßlicher Komplize Israel ist weiterhin flüchtig. Befragung Nummer 430, 3. November 2015. Der Beschuldigte erklärt nach seiner Flucht vor der Zivilpolizei am Tag des Mordes, das Haus des Batista Dentista aufgesucht zu haben. Er erklärt, dort Gespräche zwischen Batista Dentista und seiner Frau gehört zu haben. Diese habe ihren Mann gebeten, solche Sachen zu unterlassen, er müsse doch für seine Kinder sorgen. Der Beschuldigte habe auch gehört, wie die Frau fragte, wer die Sache angeordnet habe und Batista gesagt habe, der Bürgermeister Jamis sei das gewesen. Die Sendung von Gleitson war sehr beliebt und das Tatmotiv hat eindeutig mit seiner Tätigkeit als Moderator zu tun, als Gesellschaftskritiker, der sich in seinem Programm sowohl mit Kriminalität als auch mit politischen Fragen im Sendegebiet beschäftigt. Sein Hauptthema waren Skandale und Unregelmäßigkeiten in der Gemeinde Martinópoli. Abordava questões envolvendo abusos, desvios, se referia ao município de Martinópolis. Leider gibt es sehr viele Gauner unter den Bürgermeistern in Brasilien. Ich meine solche, die Geld in Dosen verstecken, um es am Wahltag rauszuholen und die Stimmen der einfachen Leute, der schlechtest Informierten, zu kaufen. Leider. Leider sitzen solche Penner, solche Gangster immer noch in unseren Rathäusern. Und dieser, den ich meine, der hält sich für den Kaiser. Vor der Wahl war er noch ein einfacher Mann, hat den Bescheidenen gespielt, hat mit den Leuten auf der Straße geredet und so. Jetzt fährt er nur noch mit seinem Importwagen herum und das Volk muss dafür zahlen. Bürgermeister, steig runter von deinem Hilux und stell dich mit beiden Füßen auf den Boden. Guck dir deine Stadt an, geh durch die Viertel und guck, wie es deinen Leuten geht. Das Volk leidet Hunger, während du Reichtümer anhäufst. Und das ging so weit, dass er selbst sagte, wenn ihm etwas passieren würde, sollte man nach Tätern aus dieser Gemeinde suchen, nach Bekannten des Bürgermeisters. Der Radiomitarbeiter Gleitson Carvalho ist mit zwei Schüssen getötet worden, als er seine Sendung in diesem Radiosender in Camusim, Ceará, moderierte. Radio DJ is shot dead live on air as he presented regular show in Brazil, where he criticized local political corruption. Guardian vom 7. August. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 11.08.2015. Nach dem Mord an einem Radiomoderator im nordostbrasilianischen Bundesstaat Ceará vom 6. August hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Weitere 7 Journalisten wurden 2015 getötet. Alle prangerten die Korruption an. Einer internationalen Organisation zufolge ist Brasilien ein Land mit hohem Berufsrisiko für Journalisten. Auf der Liste der gefährlichsten Länder ist Brasilien vom 10. auf den 5. Platz vorgerückt. Kaum ein Mitarbeiter der großen Zeitungen und Fernsehsender reist nach Camusim. Die Informationen übernehmen die Journalisten aus Pressemeldungen der Staatsanwaltschaft. Das einzige brasilianische Medium, das tatsächlich jemanden entsendet, ist das Nachrichtenportal 180 Graus. Der Reporter heißt Rômulo Rocha. Ich mache das, weil Pressefreiheit und Meinungsfreiheit, das sind Grundrechte, die respektiert werden müssen. Und wenn ich dabei sterben sollte, dann wäre ich irgendwie gescheitert. Rômulo Rocha ist zum 3. Mal hier. Heute hat er Verstärkung von 2 Kollegen. Das erste Mal kam er 3 Tage nach Gleitzons Tod. Ich und mein Assistent sind in das Hauptquartier der Militärpolizei gegangen. Als wir wieder rauskamen, war da ein Typ auf einem Motorrad, der uns anguckte, drohend, einschüchternd. Schwarzes Motorrad, er auch in schwarz. Wir haben also versucht, ihn abzuhängen. Schließlich habe ich einen abrupten U-Turn gemacht und habe dann an einer Tankstelle angehalten. Er ist an uns vorbeigezogen. Wir haben getankt und dann ein bisschen gewartet im Auto. Nach 5 Minuten stand er wieder hinter uns, in der Tankstelle. Unsere Blicke trafen sich. Ich habe das Auto gestartet und bin direkt zur Polizei zurückgefahren. Da ist der Typ verschwunden. Wir haben den Kommandanten informiert, der uns eine Eskorte mitgeschickt hat. 4 bewaffnete Männer. Weil er nicht wollte, dass noch ein Journalist in Camusim ermordet wird. Die sind den ganzen Tag bei uns geblieben. Am Ende haben sie uns bis nach Teresina begleitet, bis zur Redaktion von meinem Newsportal. Am Rathaus von Martinópolis. Die Journalisten haben sich nicht angemeldet. Rômulo will den Besuch bis zum letzten Augenblick geheim halten. Im leergefegten Foyer steht ein Mann in Uniform. Security. Wir möchten mit Bürgermeister Jamis sprechen. Der Bürgermeister ist in der Mittagspause, wahrscheinlich zu Hause. Der Security-Mann beschreibt den Weg und die 3 steigen wieder in die Autos. Der Security-Mann zieht sein Handy aus der Tasche und tippt etwas. Feindseliges Klima hier im Ort. Ich weiß nicht, inwieweit wir ein Risiko eingehen damit, dass wir hier sind. Hast du gesehen? Als wir rausgegangen sind, hat er sofort jemanden kontaktiert. Der kontaktiert jetzt wieder jemanden. Der wieder jemanden kontaktiert. Der wieder jemanden kontaktiert. Gängige Praxis hier. Manchmal recherchierst du und die Leute wissen schon vorher, dass du kommst. Amigo, onde é a casa do prefeito James Bell? Wo wohnt Bürgermeister James? Qual? An der nächsten Ecke in einem unscheinbaren Kastenbau mit großem offenstehenden Tor. Wir müssen jetzt sehr vorsichtig sein. Ich parke hier so, dass wir ganz schnell rausfahren können, sollte irgendwas passieren. Park hier. Wir gehen alle rein, um zu zeigen, dass wir in der Überzahl sind. Durch das Tor ist ein gekachelter Vorraum zu sehen. Rômulo versucht, auf sich aufmerksam zu machen. Das Prinzip Türklingel ist in der brasilianischen Provinz selten anzutreffen. Eine Frau erscheint. Wir sind Journalisten. Wir würden gerne ein Interview mit dem Bürgermeister machen. Die Frau bittet um etwas Geduld. Der Bürgermeister duscht gerade. Der andere Kollege sitzt schon wieder im Auto und auch Rômulo ist plötzlich verschwunden. Dann ruft der Bürgermeister von drin. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Können wir uns kurz unterhalten? Worum geht es? Um Gleison Carvalho. Ja, aber nur im Rathaus. Wir können uns später dort treffen. Sie verabreden sich für den Nachmittag. In der Zwischenzeit geht es zurück nach Camusin, in die Redaktion von Radio Liberdade. Das Studio ist nach dem Mord umgezogen. Von der Straße tritt man in einen Vorraum. Hier sitzt Vanessa an einem kleinen Schreibtisch. Es gibt eine Küche, ein winziges Büro für die Chefredaktion und das Studio. Hier läuft das neue Mittagsmagazin. Drei Mikrofone, an einem sitzt der Moderator, daneben der Nachrichtensprecher, ein Platz für Studiogäste. Mehr würde in den kleinen Raum auch nicht passen. Offenes Mikro oder nicht, die Tür geht ständig auf und zu. Vanessa quetscht sich durch und bringt Kaffee. Der Nachrichtensprecher muss raus, weil sein Telefon klingelt. Oder Besucher klopfen an die Scheibe. Jetzt kommt ein Herr herein, das schwarze Haar seitlich gescheitelt, im Poloshirt. Die Sonnenbrille steckt im Ausschnitt. Es ist Romeo Aldighieri, Bürgermeister von Granja, einem kleinen Örtchen zwischen Camusin und Marcinopoli. Gleich wird er dem Moderator ein Interview geben. Das neue Mittagsmagazin heißt Jornal de Noticias. Der neue Moderator ist ein großer weißer Mann mit Schnurrbart. Es ist nicht mehr so, wie es vorher war. Die Sache ist Vergangenheit, keiner denkt mehr dran. Am Mischpult sitzt, wie früher, der Techniker Ricardo Caxias. Und noch etwas hat sich nicht geändert. Der Bürgermeister von Granja taucht auffällig häufig in diesem Radiosender auf. Er gibt Interviews, hält Ansprachen und wird von den Moderatoren als dicker Freund bezeichnet, on air. Und das mit etwa der gleichen Regelmäßigkeit wie James Bell, Bürgermeister von Marcinopoli und politischer Gegner von Romeo Aldighieri, der Korruption bezichtigt wird. Und neuerdings des Mordes. Romeo ist der Eigentümer des Senders. Romeo und Gleison waren Partner. Ricardo und die Sekretärinnen bekommen ihre Gehälter jeden Monat von einem Mitarbeiter im Rathaus von Granja ausgezahlt. Egal wen in Camusin man fragt, jeder weiß, der Bürgermeister ist der Chef von Radio Liberdade. Nach dem Interview hat Bürgermeister Romeo Aldighieri noch Zeit für ein weiteres. Erstens, es war ein brutales Verbrechen, das international Widerhall gefunden hat. Es wurde in mehr als 20 Fernsehsendern und Zeitungen der ganzen Welt darüber berichtet. Brasilien ist in den Blickpunkt internationaler Organisationen geraten. Die Sache ist in der größten brasilianischen Nachrichtensendung erschienen, im Journal Nacional. Die BBC in London hatte es, El País, El Mundo und die New York Times. Zweitens war Gleison eine sehr populäre Person hier in der Gegend. Das Programm hatte eine riesige Fangemeinde. Er machte sehr korrekten, wahrhaftigen Journalismus. Er polemisierte, er kritisierte scharf. Aber nichts rechtfertigt doch jemandem, das Leben zu nehmen. Ich bin auch Politiker. Wenn jemand sich nun angegriffen fühlt, ich selbst habe diverse Entschädigungsverfahren angestrengt, wegen Verunglimpfung, Beleidigung, Schmähung. Wenn ich glaube, die Kritik erreicht ein gewisses Niveau an Aggression, dann muss nach der Wahrheit gesucht werden. Das tut die Justiz. Gibt es Feindseligkeiten zwischen Ihnen und dem Bürgermeister von Martinopoli? Ganz im Gegenteil. Ich habe ihm entscheidend dabei geholfen, dass er heute da ist, wo er ist. Aber ich habe mich komplett in ihm getäuscht. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass meine Enttäuschung riesig ist. Aus welchem Grund? Das sind Dinge, über die ich nicht sprechen möchte. Aber wie ich schon sagte, die Enttäuschung über diesen Menschen ist gigantisch. Mir steht es nicht zu, über ihn zu richten. Das müssen die Einwohner von Martinopoli tun und die Aufsichtsbehörden. Die Bundesaufsichtsstelle hat unzählige Unregelmäßigkeiten, Unterschlagungen und Formfehler festgestellt. Jetzt müssen die Institutionen handeln. Mir steht ein Urteil nicht zu. controladoras estaduais e federais agirem no Tribunal de Contas dos Municípios, não cabe a mim opinar. Können Sie mir mehr über Radio Liberdade sagen? Sind Sie der Eigentümer? Não, da rádio não. Eigentümer des Radios? Nein. Laut Artikel 38 des brasilianischen Telekommunikationsgesetzes darf kein Mitglied eines Parlaments und kein Bürgermeister in Brasilien Direktor, Manager oder Besitzer eines Rundfunkunternehmens sein. Nach dem Tod von Gleison Carvalho hat es keine offizielle Reaktion von Radio Liberdade gegeben. Aber der Bürgermeister von Granja hat etwas getan. 7 Tage nach dem Mord hat er einen Gedenkmarsch für Gerechtigkeit und Pressefreiheit veranstaltet. Über diesen Marsch ist in allen Zeitungen und allen Fernsehsendern hier in Ceará berichtet worden. Er hat ein Foto des Moderators und den Satz »Wir alle sind Gleison Carvalho« auf T-Shirts drucken lassen. Wer im Zug mitlief, bekam eins geschenkt. Eine lohnende Investition in die eigene Popularität. Ich betrachte mich als Freund von Gleison Carvalho. Gleisons Kollege Ferreira Santos stellt sein Fahrrad am Empfang ab. Die Besitzer des Senders haben Gleison 100%ig vertraut. Und wer waren oder sind die Besitzer? Die Besitzer von Radio Liberdade, soweit ich weiß, und ich weiß nicht viel, denn ich sagte dir ja, ich bin nicht 100% Mitarbeiter von Radio Liberdade. Aber der Inhaber ist aus Granja. Für mich ist es etwas unangenehm, dass du mich das fragst. Und ich weiß nicht, was ich antworten soll. Aber ich glaube, der Besitzer, ich glaube, sein Name ist Aníbal, so ungefähr. Er ist der Bruder von Romeo Alighieri, dem Bürgermeister von Granja. Der ist also der Eigentümer? Aníbal, genau. Und es ist ja klar, dass das ganze Rathaus das Radio nutzt, um seine Arbeit darzustellen, was die Stadt so macht. Es ist Zeit, zurückzufahren nach Martinópolis. Zur Verabredung mit dem Bürgermeister James Martins Pereira Barros, genannt James Bell. Der Bürgermeister trägt ein Poloshirt mit Sonnenbrille im Ausschnitt. In jeder Zeitung, in jedem Blog der Region ist zu lesen, dass er der Hauptverdächtige sei im Mordfall Gleison Carvalho. Zur Unterstützung hat James seinen Anwalt dabei. Der sitzt neben ihm. Ich spreche mit Ihnen, aber nur informell, ohne Aufzeichnung. Der Bürgermeister erklärt, das Programm von Radio Liberdade nicht gehört zu haben und keinen Kontakt zu seinem flüchtigen und des Auftragsmordes verdächtigen Onkel zu haben. Schließlich ist er doch bereit, ein paar Sätze ins Mikrofon zu sagen, aber nicht direkt zum Fall Gleison Carvalho. Heute guckt man auf Politiker, auf Bürgermeister, Ministerpräsidenten oder die Präsidentin und denkt sofort, der oder die ist doch ein Betrüger. Wenn wir auf die Bundespolitik gucken, die ist ja im Moment auch international in den Medien, dann denke ich, dieser Streit, wer ist korrupt, wer ist nicht korrupt, diesen Streit sollte die Justiz entscheiden. Und die Politik sollte sich um die Probleme des Landes kümmern. Denn die Krise, die wir erleben, ist nichts anderes als ein Machtkampf. Und es gibt Medienleute, die nur daran arbeiten, den Ruf von Menschen zu zerstören. Was ich bin, ist eine Sache. Sie können hier immer wieder ankommen und sagen, dass ich korrupt bin und Haushaltsgelder klaue. Das können Sie immer wieder sagen. Ich werde mit Ihnen auch darüber sprechen. Aber es kann jemanden geben, zum Beispiel einen Wähler, der mir nahe ist, der Ihre aggressive Kritik nicht hinnehmen will. Schwierig. Da muss man vorsichtig sein. Die Medien sind eine mächtige Waffe. Aber gut, was will ich machen? Hier ist der Platz, den ich mir ausgesucht habe. Ich wollte Bürgermeister werden. Niemand hat mich dazu gezwungen. Ich bin hier, weil ich es wollte. Also muss ich das jetzt aushalten. Die Journalisten verabschieden sich von James Bell. Der Weg geht zurück durch die Savanne Richtung Camusim. An der nächsten Straßenkreuzung trennen sich auch die Wege der Kollegen. Romulo Horscher biegt hier ab, fährt zu seiner Redaktion zurück nach Teresina und dreht die Musik laut. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Die anderen fahren nach Camusim zurück. Temos todo o tempo do mundo. Es ist Zeit, Feierabend zu machen und etwas zu essen. Im Restaurant an einem der hinteren Tische sitzt ein Mann allein. Er hat eine Sonnenbrille in den Ausschnitt seines Poloshirts gesteckt und trägt das schwarze Haar seitlich gescheitelt. Es ist Aníbal Filho, Bruder, engster Mitarbeiter des Bürgermeisters von Granja und eventueller Eigentümer des Radiosenders Liberdade. Sein Gesicht ist bekannt aus zahlreichen Facebook-Posts, denn im Oktober sind Kommunalwahlen. Gern ist er zu einem Gespräch bereit. Die ganze Geschichte Deutschlands, gerade die Nachkriegsgeschichte, ist ein großes Exempel, das viel mehr verbreitet werden müsste, insbesondere in armen Ländern. Die Bevölkerung ist von einem falschen Führer hinters Licht geführt worden. Die deutsche Mittelschicht wusste doch gar nichts von den Konzentrationslagern. Que não dizia, a população, a classe média alemã não sabia que havia os campos de concentrações, muitos não sabiam. Não. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, und als der Holocaust und der Zweite Weltkrieg vorbei waren, kamen die Risse, die Verletzungen ans Licht und die ganze Welt blickte auf Deutschland. Ihr habt das gemacht. Nasceram com esse estigma. Und die nächsten deutschen Generationen sind mit diesem Stigma aufgewachsen. Und ich glaube, ab diesem Zeitpunkt haben sie ihre Herrscher immer mit Misstrauen betrachtet. Denn im kollektiven Bewusstsein des Deutschen gab es diese Erfahrung. Wir sind schon einmal von einem populistischen Herrscher betrogen worden. Und so hat Deutschland diesen Moment der Erkenntnis gehabt und achtet seitdem auf etwas, das in Brasilien so schmerzhaft fehlt: Transparenz. Ihr versteht es wirklich, mit offenen Türen zu regieren. Das Volk weiß, was passiert. Und so transparent arbeitet er auch im Rathaus von Granja? Ich versuche es wenigstens, es gelingt nicht immer. 3 Jahre sind eine kurze Zeit, um Jahre der Vernachlässigung und des Missbrauchs wieder gut zu machen. Aber wir kommen jeden Tag ein Stückchen voran. Vor 3 Jahren wurde Romeo Aldighieri Bürgermeister von Granja. Jetzt gibt es Gerüchte, sein Bruder wolle Bürgermeister in Martinópolis werden. Nein. Ich werde wahrscheinlich für den Stadtrat kandidieren. Ganz sicher, ja, ich kandidiere. Mein Vater hat jahrelang in Martinópolis gearbeitet. Wir haben sehr enge Bindungen an Martinópolis und wir sind sehr unzufrieden mit der Verwaltung dort. Was gibt es an der Arbeit des Bürgermeisters zu beanstanden? Wenn Sie einmal die Verfahren der Bundesaufsichtsbehörde durchsehen, werden Sie all den Missbrauch öffentlicher Gelder, die Unterlassungen, Unregelmäßigkeiten und die Verwaltungsprozesse sehen. Und diese Gemeinde ist unsere Nachbargemeinde. Wir sind nur 25 Kilometer entfernt. Und ich will gar nicht von den Verbrechen sprechen. Jeder weiß ja, dass die Familie des Bürgermeisters... Das brasilianische Gesetz sagt, jeder ist so lange unschuldig, bis seine Schuld bewiesen ist. Aber gegen die Familie wird ermittelt. Und das ist schockierend und enttäuschend. Das wiegt schwer, besonders weil es ein Verbrechen gegen die Pressefreiheit ist. Das macht es noch schlimmer. Und es ist ein Auftragsmord, kaltblütig geplant. Wir schreiben das Jahr 2016. Wir befinden uns nicht im 18. Jahrhundert. Man erstarrt ja vor Angst. Ich nehme an, Sie haben nichts mit dem Radiosender zu tun? Ich habe nichts mit dem Radio zu tun. Ich habe gehört, dass Sie zu den Eigentümern gehören. Nein, ich gehöre nicht dazu. Und Romeo auch nicht? Das weiß ich nicht, da müssen Sie ihn fragen. Also ich habe nichts damit zu tun. Ich hätte liebend gern einen Sender, ich will nicht lügen. Ich würde es lieben. Bei den Recherchen in Handelskammer und Staatsanwaltschaft kann weder Romeo Aldighieri noch seinem Bruder Aníbal Filho eine Beteiligung an Radio Liberdade nachgewiesen werden. Eine Anfrage bei den Aufsichtsbehörden von Bund, Staat, Kommunen und beim Wahlgericht ergibt, Gegen die Bürgermeister von Granja und Martinopoli laufen etwa gleich viele Verfahren wegen Stimmenkaufs und Korruption. Die Bundesaufsichtsbehörde vergibt für beide Kommunen den Transparenzwert 0. 0 von 10 möglichen Punkten. Diesen Wert allerdings hat die Hälfte aller brasilianischen Kommunen. Vorläufiges Ergebnis der Recherchen in Ceará: Ein Auftragsmord wäre vielen der Akteure zuzutrauen. Wer es war, das spielt am Ende keine große Rolle. Politischer Streit läuft in Brasilien fast immer auf das gleiche Szenario hinaus, sei es in der Kommunalpolitik oder im Parlament von Brasilia. Ein Politiker beschuldigt den anderen, öffentliche Gelder in die eigene Tasche zu stecken. Und tut das vor allem, um von den eigenen unsauberen Geschäften abzulenken. Was Camusim betrifft, für den Polizeichef Herbert Ponte Silva ist der Mordfall gelöst. Den Fall haben wir aufgeklärt. Im Moment haben wir wieder einen im Anschlag, der demnächst gelöst sein wird. Ständig Verhöre, wir arbeiten ohne Pause. Kleine Truppe, 4-5 Leute. Aber wir schaffen das. Im Sendegebiet von Radio Liberdade sind die meisten Menschen überzeugt. James Bell, der Bürgermeister von Martinópoli, hat den Mord geplant und in Auftrag gegeben. Da ist die Verwandtschaft nicht. Was man sagen kann, ist, dass Batista Dentista und Chico Dentista Onkel des Bürgermeisters sind. Aber weiter kann ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Bei Sendung Mord. Die Jagd auf Radiomoderatoren in Brasilien. Feature von Grit Eggerichs. Es sprachen Simone Pfennig, Markus Klauk, Nikolaus Bender, Glenn Golz, Axel Gottschick, Franz Lake und Grit Eggerichs. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Roman Weingart. Regie Hanna Georgi. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2016. Redaktion Tina Klopp.